treibe dein Hass, eisiger Weid, all den Brand, brünziger Streit. Rühn in der Stimme zum Kampf, die Pelser Kieser sie sieht. Und ihn wähle sich, wem gehört, nach Walhall taugt mir nicht. Drum rüstig und rasch, reitet zur Pass.